Vier Würstchen im Bockwurstglas, gefangen im Wurstwasser. Wir haben keine Angst, ohne Publikum zu spielen. Und manchmal steht uns auch die Polizei im Wege. Das macht uns alles nichts, wir sind doch echte Rocker. Unsere Musik schwärmt tippt weder eklig unser Name. Wir sind Wurstwasser, der Menschenhasser. Verscheucht euch deine Kinder, denn wir können es nicht lassen. Und wir haben Spaß, weil das ist das Einzige, was zählt. Wir sind echte Ranker und Wurst ist unser Bier. Die Musik ist einfach nur Schrumpfe und Refrain. Ein Mittelteil kriegen wir selten hin. Solos sind sowieso so eine Sache, denn unser Andy ist weg von der Matte. Wir sind Wurstwasser, der Menschenhasser. Verscheucht den kleine Kinder, denn wir können es nicht lassen. Und wir haben Spaß, weil das ist das Einzige, was zählt. Wir sind echte Ranker und Wurst ist unser Bier. Covern tun wir nicht, wir fabrizieren nur eigenen Dreck. Vielleicht sind wir auch einfach nur zu schlecht. Dennoch stehen wir zu unserer Musik. Ob sie euch gefällt oder nicht, das macht uns nichts. Wir sind Wurstwasser, der Menschenhasser. Verscheucht euch kleine Kinder, denn wir können es nicht lassen. Und wir haben Spaß, weil das ist das Einzige, was zählt. Wir sind echte Rocker und Wurst ist unser Bier.